Unbeglichene Schulden. So heißt das dokumentarische Theaterstück zu dem Massaker der Waffen-SS in Distomo und den noch ausstehenden Reparations- und Entschädigungszahlungen an Griechenland. Am 10. Juni 1944 überfällt eine deutsche SS-Einheit das griechische Dorf Distomo und ermordet 218 Dorfbewohnerinnen. Die Täter werden strafrechtlich nie verfolgt. Die umgerechnet 28 Millionen an eingeklagten Entschädigungsansprüchen nie gezahlt. Das Stück spannt den Bogen von dem historischen Ereignis des Überfalls durch die SS über die hartnäckigen Zahlungsverweigerungen seitens Deutschlands bis zu den juristischen Kämpfen der Überlebenden. Verwendet werden Dokumente, die Zeugnisse über die SS- und Wehrmachtsverbrechen in Griechenland ablegen, Auskunft über deutsche Politik in Entschädigungsfragen geben und den Verlauf der langwierigen Prozesse der Entschädigungsklägerin nachvollziehbar machen. Thematisiert wird außerdem der Umgang Deutschlands mit den Tätern, die ohne Furcht vor Strafverfolgung leben konnten und sich bis in die 80er Jahre ungehindert öffentlich versammeln durften. Das Theaterstück richtet sich gegen diese Abwehrstrategien, erinnert an die Opfer deutscher NS-Massaker und solidarisiert sich mit den finanziellen und politischen Forderungen der Überlebenden. Am 10. Juni 1944 kehrten deutsche Soldaten in das Dorf Distomo zurück, um sich für einen Partisanenangriff in der Nähe zu rächen. Zuerst befehlen sie den EinwohnerInnen, sich in ihren Häusern einzuschließen. Dann, nachdem die Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten die 12 Geiseln, die sie mit sich führten, getötet haben, teilen sie sich in Gruppen auf, dringen in die Häuser ein und fallen über die EinwohnerInnen her. Insgesamt 218 Menschen, vom 2 Monate alten Säugling bis zum 86-jährigen Greis, werden auf grausame Weise ermordet. Danach stecken sie die Häuser in Brand. Wir haben für dieses Theaterstück Distomo und das Museum dort besucht. Daher haben wir auch dieses Bild zum Beispiel. Und mit einer Historikerin gesprochen, die sich aus einer linken Perspektive mit dem Zweiten Weltkrieg und dem griechischen Widerstand beschäftigt hat. Wir haben Tassula Verignotti in ihrer Athena-Wohnung besucht. Tassula, vielen Dank für diese Einladung. Zu Anfang würde ich dich gerne fragen, ob du uns eine kurze Einführung zu der politischen Situation Griechenlands vor und während der deutschen Besatzung geben kannst. Da gibt es Unmengen an Material. Kannst du mir sagen, zu wem ich spreche? Also an welches Publikum ich mich richte? Sagen wir, politisch interessierte Menschen, die aber nicht unbedingt viel über die deutsche Besatzung und den Widerstand in Griechenland wissen. Oder macht die Einführung für diejenigen, die nicht viel wissen? Okay. Also, als für Griechenland der Zweite Weltkrieg begann, herrschte hier in Griechenland, wie in vielen anderen europäischen Ländern, eine Diktatur. Italien griff im Oktober 1940 an. Dann geschah aber etwas Unerwartetes, das jeden Antifaschisten und jede Antifaschisten in Europa mit Freude erfüllte. Die griechische Armee gewann an der Front in Albanien gegenüber die italienische Armee von Mussolini. Später im April 1941 griff jedoch Deutschland mit starken Streitkräften an und Griechenland kapitulierte. Also die Besatzer Griechenlands waren tatsächlich drei Länder, Bulgarien, Italien und Deutschland. Bulgarien besaß den nördlichen Teil Griechenlands, Italien die Inseln in Ionium und Deutschland die zentrale Teile. Diese Aufteilung des Landes hatte auch ökonomische Konsequenzen, da es dadurch zu Schwierigkeiten beim Gütertransport kam und zusätzlich alle drei Besatzungsmächte Waren und Produktionsmittel, die im Land hergestellt wurden, beschlagnahmten. Griechenland konnte keinen Weizen importieren, um die Bevölkerung zu ernähren, was zu einem großen Hungersnot führte. Die Menschen starben ausgezehrt auf den Straßen. Hier sehen wir zum Beispiel ein LKW oder sowas, wo die Menschen, die schon tot von der Hunger sind, so wurden die transportiert zum Beispiel. Man konnte sagen, dass die Besatzung in Griechenland gleichbedeutend mit dem Wort Hungersnot war. Wie organisierte sich denn dann der Widerstand? Also, die Hungersnot führte zu einem großen Zustrom, zur kommunistischen ERM und zur Gründung der griechischen Volksbefreiungsarmee Elas. Diese nahmen die Ernte von den Feldern und versteckten sie, um das Volk zu ernähren, sowohl am Land als auch in den Städten, in Athen. So wurde der Widerstand an zwei Polen organisiert. Einerseits die politische ERM und andererseits die militärische Elas. Die Frauen nahmen tatsächlich an beiden teil. Es gibt auch noch eine wichtige Komponente. Es ist etwas anderes, deine eigene Kleidung oder die von deinem Ehemann zu waschen und was anderes, die von den Partisanen, den Adaktes, wie wir auf Griechisch sagen. Es ist was anderes, deine kranke alte Mutter oder deine Kinder zu pflegen und was anderes, die Verletzten der Partisanenkampf. So bekamen ehemals nun häusliche Aktivitäten eine gesellschaftliche Dimension und damit auch die Rolle der Frau. Diese Veränderung mündete gegen Ende des Krieges in der Aufstellung militärischen Einheiten, die nur aus Frauen bestanden. Auch Offiziersposten wurden von Frauen besetzt. November 1942 sprengten griechische PartisanInnen eine wichtige Brücke über den Fluss Gorgopotamo. Die Nachricht über die Aktion verbreitete sich in Griechenland wie ein Lauffeuer. Die deutschen Besatzer erschossen daraufhin dort 16 Zivilisten. Das Hula. Wir wissen von den grausamen Überfällen der Deutschen auf die Bevölkerung, von Massakern. Welche Maßnahmen ergriffen die Nazis genau, um gegen den Widerstand vorzugehen? Die Widerstandsbewegung war groß. Es gab sie sowohl in den Städten als auch auf dem Land. Und so war die Antwort der Nazis unterschiedlich. Aber eines traf immer zu: Terror. Die deutschen Soldaten sollten die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen. Das größte Konzentrationslager war nicht weit weg von Athen, in Haidari, falls jemand hier weiß. Jeden Tag wurden über die Radiostationen die Namen deren verlesen, die an diesem Tag hingerichtet werden sollten. In den Städten gab es Demonstrationen, vor allem von Februar bis Juli 1943. Als eine Demonstration von Panzern beschossen wurde und viele Menschen getötet wurden, wurde ein Mädchen, ihr Name war Panagiota Stathopoulou, in der Panepistimiou-Straße im Zentrum von Athen von einem Panzer überrollt. Auf dem Land fuhren sie Säuberungsaktionen durch, bei denen sie mit der Armee den Dörfer nach Partisanen durchsuchten. Sobald es hieß, die Deutschen kommen, versteckten sich viele Bewohner in den Hutten auf den Feldern. Dort blieben sie manchmal eine Woche und manchmal drei Monate. Es herrschte große Angst. Niemand wusste, ob man den nächsten Tag leben wird. Könntest du die Repressalien der Nazis gegen die Bevölkerung am Beispiel von Bistum erläutern? Nein, Bistum war kein Einzelfall. Es kam auch in anderen Dörfern zu Massakern. Grund dafür ist die faschistische Logik der Nazis. Nicht die Täter einer Tat zu bestrafen, sondern die ganze Bevölkerung. So konnte es sein, zum Beispiel, dass ein Deutscher irgendwo in Griechenland ermordet wurde oder was auch immer und sie dafür 50 Verhaftete im Konzentrationslager Haidari töteten. Genau so war es auch in Bistum. Die Deutschen hatten bei einem Partisanenangriff in der Nähe Verluste erlitten und richteten deshalb diese Katastrophe an, bei der sie fast die gesamte Dorfbevölkerung ermordeten. Getreu ihren faschistischen Logik. Danke, Tassula, für deine Einführung. Vielen Dank. Viel Erfolg euch. In der Nacht vom 2. zum 3. November 1944 verließen die letzten deutschen Einheiten Griechenland. Auf einigen Inseln blieben etwa 20.000 deutsche Soldaten zurück, die meist erst am 8. Mai 1945 kapitulierten. Viele hundert Dörfer und Kleinstädte waren total zerstört. 1 Million Griechinnen obdachlos, das Eisenbahnwesen war nur noch zu einem Viertel brauchbar und alle, die für das Land so wichtigen Häfen, waren stark beschädigt. 300.000 Menschen waren verhungert, mindestens 60.000 Jüdinnen wurden deportiert und ermordet, schätzungsweise 70.000 der Griechinnen wurden Opfer von Geiselmorden und anderen sogenannten Strafaktionen. Anesti Athena, 16. Anesti Lukas, 11. Anesti Sophia, 44. Anesti Nikos, 14. Βασιλαρά Κωστάσος, 63. Βασιλείου Παναγιώτης, 49. Βουζιλάκος Μιχάλης, 29. Γαμπρίλης Γιώργης, 41. Γαμπρίλη Θηρεσία, 39. Γαμπρίλης Βασίλης, 7. Γαμπρίλης Γιώργης, 41. Γαμπρίλη Ανεστία, 3. Γαμπρίλη Βασιλική, 1. Γαμπρίλη Χάιδοντρα, 43. Γαμπρίλη Σουφούλα, 43. Γαμπρίλη Ευσταθία, 7. Γεωργάκου Λουκά, 51. Γεωργάκου Βασιλική, 45. Γεωργάκου Γιανούλα, 24. Γεωργάκου Δημήτρη, 19. Γεωργάκου Ρανία, 14. Γρήβα Χρυσούλα, 38. Γρήβα Λουκά, 2. Δημάτε Νικόλα, 17. Δημάκα Παγώνα, 31. Δημάκα Κωνσταντίνα, 6 μόνατα. Ζάκα Λουκά, 40. Ζάκα Διαμάντο, 37. Ζάκα Αρχόντο, 24. Ζάκα Ζωή, 25. Ζάκα Αβάπτιστο, 2 μόνατα. Ζήση Σωτήρης, 38. Ζήση Μαργαρίτα, 1. Ζήση Νικολάκη, 71. Ζήση Παναγιώτη, 66. Ζήση Νικόλα, 26. Καηλή Γιάννη, 47. Καηλή Γεωργία, 29. Καηλή Δήμητρα, 33. Καηλή Λουκά, 8. Καηλή Δημήτρη, 66. Καραγιάννη Παναγιώτη, 57. Καραγιάννη Μαρία, 57. Καρούζου Ελένη, 66. Καρούζου Τούλα, 17. Καρβούνι Αθανασία, 73. Καρβούνι Γιάννη, 5. Καρβούνι Σταμούλα, 54. Καστρίτη στα μόλα, 54. Και λέμενο Καλούσα, 39. Και λέμενο Αθηνά, 53. Κοινιά Χρήστο, 53. Κοινιά Θεμιστοκλή, 51. Κοινιά Ευτυχία, 21. Κοκκίνη Γιάννη, 26. Κοκκίνη Θανάση, 19. Κοκκίνη Αγγελή, 78. Κοκκίνη Θεοφάνη, 76. Κουρούμπαλη Μιλτιάδη, 93. Κουρούμπαλη Νερατζούλα, 23. 1946. Pariser Konferenz. Die Siegermächte beziffern die griechischen Schadensersatzansprüche auf mehr als 7 Millionen Dollar. Die Rückerstattung einer Zwangsanleihe von 500 Millionen Reichsmark, die die griechische Zentralbank 1942 an die deutsche Besatzungsmacht gezahlt hatte, ist darin nicht enthalten. 1952. Der sogenannte Überleitungsvertrag wird fixiert. Mit ihm übertragen die Westalliierten der Bundesrepublik wesentliche Souveränitätsrechte. Diese sind jedoch mit bestimmten Anforderungen verbunden. Hierzu gehören Mindeststandards für eine auf bundespolitischer Ebene zu erlassende Entschädigungsgesetzgebung. In eine gänzlich andere Richtung geht jedoch das Londoner Abkommen. 1953. Londoner Schuldenkonferenz. Im Kontext des Kalten Krieges steht bei der Konferenz nicht die Entschädigung der Kriegsopfer, sondern die Wiederherstellung der deutschen Kreditwürdigkeit im Vordergrund. Den Westmächten geht es um eine Stärkung des Wirtschaftsstandorts Bundesrepublik. Das Reparationsproblem muss dafür vom Tisch. Der deutschen Delegation gelingt es in den Verhandlungen, einen langfristigen Reparationsaufschub zu bewirken. Nach Artikel 5 des Abkommens sollen die ausstehenden Zahlungen erst nach Abschluss eines irgendwann zu entwerfenden Friedensvertrags endgültig geregelt werden. Mit Verweis auf das Londoner Schuldenabkommen wehren die westdeutschen Behörden von nun an alle Ansprüche ausländischer NS-Geschädigter ab. Durch das Londoner Schuldenabkommen gelang es dank des Entgegenkommens unserer amerikanischen Freunde, die gewaltigen Reparationsforderungen der Feindstaaten bis zum Abschluss eines Friedensvertrages zurückzustellen. Das heißt, unsere Gegner des letzten Weltkrieges, Adkalenders, Grekas zu vertrösten. Die Reparationszahlungen sind bis auf Weiteres ausgesetzt. 1943. Das erste bundesdeutsche Entschädigungsgesetz tritt in Kraft. Die NS-Verfolgten der besetzten Länder sind darin von allen Leistungen ausgeschlossen. Ich protestiere! 1956. Das zweite bundesdeutsche Entschädigungsgesetz tritt in Kraft. Auch darin werden die ausländischen Verfolgten nicht berücksichtigt. Wir fordern Wiedergutmachungsleistungen für unsere Kriegsopfer. Abgelehnt. Die Reparationszahlungen sind bis auf Weiteres ausgesetzt. Was soll das heißen? Das heißt, gezahlt wird später. Die DDR bietet der griechischen Regierung Entschädigungen für die Opfer deutscher Verbrechen an. Im Gegenzug fordert sie eine staatliche Anerkennung ihrer Republik. 1959. Nach der Hallstein-Doktrin droht jedem Land, das die Sowjetzone als Staat anerkennt, der Abbruch diplomatischer Beziehungen mit der Bundesrepublik. Eine solche Maßnahme lässt sich im Falle Griechenlands als strategisch wichtigem NATO-Partner nicht umsetzen. Die Bundesregierung sieht sich unter Druck gesetzt. Sie beginnt mit der Aufnahme von Wiedergutmachungsverhandlungen. Griechisch-deutscher Vertrag. Die Bundesrepublik verpflichtet sich zu einer Zahlung von insgesamt 115 Millionen Mark an die griechische Regierung. Die Vereinbarung bezieht sich lediglich auf die Entschädigung solcher Opfer, die von nationalsozialistischen Verfolgungsgründen betroffen waren. Die Frage der Reparation von Kriegsschäden bleibt in dem Vertrag ausgeklammert. Artikel 3. Mit der in Artikel 1 bezeichneten Zahlung sind alle den Gegenstand dieses Vertrages bildenden Fragen im Verhältnis der Bundesrepublik Deutschland zum Königreich Griechenland unbeschadet etwaige gesetzlicher Ansprüche griechischer Staatsangehöriger abschließend geregelt. Herr Botschafter, die Regierung der Bundesrepublik Deutschland geht davon aus, dass die königlich-griechische Regierung künftig an Sie mit dem Verlangen nach Regelung weiterer Fragen, die aus nationalsozialistischen Verfolgungsmaßnahmen während Kriegs- und Besatzungszeit herrühren, nicht mehr herantreten wird. Der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes. Die Regierung der Bundesrepublik nimmt das deutsch-griechische Globalabkommen zum Anlass, alle noch ausstehenden Reparationszahlungen in Griechenland für erledigt zu erklären. Die griechische Regierung stellt mit Vorweis auf das Londoner Schuldenabkommen jedoch klar, dass sie nach einem Friedensvertrag nicht auf die restlichen Reparationsforderungen verzichtet wird. Herr Staatssekretär, in aller Ehre, die Regierung des Königreichs Griechenlands behält sich sehr wohl vor, mit dem Verlangen nach Regelung weiterer Forderungen, die aus nationalsozialistischen Verfolgungsmaßnahmen während Kriegs- und Besatzungszeit herrühren, bei einer allgemeinen Prüfung gemäß Artikel 5 Absatz 2 des Abkommens über deutsche Auslandsschulden vom 27. Februar 1953 an die Regierung der Bundesrepublik heranzutreten. 1965. Die griechische Regierung klagt von der Bundesrepublik die Zurückzahlung der Zwangsanleihen ein. Der amtierende Bundeskanzler Ludwig Erhard versichert dem vorsprechenden Minister Andreas Papandreou nachdrücklich, dass man diese Schuld nach der deutschen Wiedervereinigung begleichen werde. In einer Mitteilung an das Auswärtige Amt schreibt der deutsche Botschafter jedoch 4 Jahre später: Es müsste doch unser Interesse sein, diesen Zwischenzustand des Nichtzustandekommens eines Friedensvertrages so lange wie möglich aufrechtzuerhalten um diese Forderungen unserer einstigen Gegner durch Zeitablauf einer Verwirkung oder Verjährung zuzuführen. Anders ausgedrückt, man sollte schlafende Hunde nicht wecken. Krass. Hat er wirklich gesagt, man sollte schlafende Hunde nicht wecken? Ja, er hat gesagt, man sollte schlafende Hunde nicht wecken. Man sollte schlafende Hunde nicht wecken! Die Täter des Massakers in Distomo wurden nie verurteilt. Die Münchner Staatsanwaltschaft für den Fall Distomo zuständig stellte das Verfahren gegen mehrere Mitglieder der SS-Einheit 1972 wegen Verjährung ein. Das war nicht so einfach, hatte der Deutsche Bundestag im Hinblick auf die drohende Verjährung von NS-Straftaten die Verjährungsfrist für Mord schon mehrmals verlängert und 1979 sogar endgültig aufgehoben. Aber die Staatsanwaltschaft fand ein Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs, um die Täter zu schützen. Ist ein zur Zeit der NS-Herrschaft begangenes Verbrechen erst nach dem 8. Mai 1945 einer Strafverfolgungsbehörde bekannt geworden, so greift die Verjährungshemmung nur ein, wenn sicher ist, dass die Verfolgung der Tat während der nationalsozialistischen Herrschaft an einem Eingreifen von hoher Hand gescheitert wäre. Den nationalsozialistischen Strafverfolgungsbehörden waren die Gräueltaten von Distomo sehr wohl vor dem 8. Mai 1945 bekannt und sie wurden nicht geahndet. Wer wird schon so kleinlich sein, wenn es um die Straffreiheit der ehemaligen Kameraden geht? Nach Ansicht der bundesdeutschen Justiz gab es somit keine zu ahndenden Kriegsverbrechen. Einfache Tötungshandlungen, wie sie die Wehrmacht im Rahmen von Sühnemaßnahmen durchführte, galten als legale Repressalien. Besonders grausame Gewaltakte waren wiederum nach Auffassung des Bundesgerichtshofs seit 1969 samt und sonders verjährt. In diesem Klima konnten sich die Veteranen der 4. SS-Polizei-Panzergrenadierdivision bis 1984 unbehelligt im fränkischen Markt Heidenfeld treffen, wo sie unter der geistlichen Schirmherrschaft des ehemaligen SS-Hauptscharführers Roth, inzwischen Pater Renatus, alljährlich den Segen für sich und die gefallenen Kameraden erhielten. Hallo, wir sind hier in Markt Heidenfeld am Main, einer ruhigen Kleinstadt in Franken. Gastfreundlich, gute Küche, eigener Wein, eigenes Bier. Es lebt sich schön hier und gut. Meine Kameraden, wir gedenken der Toten und ehren sie. Unsere Kameraden, die im guten Glauben an eine gerechte Sache ihr Leben für das Vaterland eingesetzt haben. Seit 26 Jahren treffen sich die alten Kameraden der 4. SS-Polizei-Panzergrenadierdivision hier. Sie nennen es Familienfest in ihrer Wahlgarnisonstadt. Kameradschaftsabend, Kranz niederlegen an ihrer Gedenktafel mit der Aufschrift: Die Not der Heimat weinen befehlt, die Treue zu Deutschland ihr Glaube. Zwischen 1939 und 1945 waren sie in Polen, in Holland, in Russland, in Griechenland eingesetzt. Angehörige der Division haben hunderte Morde verübt an Zivilistinnen, an Männern, Frauen und Kindern. In Distomo 215, in Klisura 218, in Kalafrika 1400 Ermordete. 40 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges trauern sie um ihre toten Kameraden. Aber für die Menschen, die ihnen zum Opfer fielen, finden sie nicht ein Wort des Bedauerns. Das Treffen der ehemaligen SS-Leute bedeutet den touristischen Höhepunkt des Jahres. Grund genug für bereitwillige Unterstützung durch die Verantwortlichen der Stadt. Dazu haben wir jetzt Landrat Rhein, der 12 Jahre lang Bürgermeister von Markt Heidenfeld war. Ich habe das als Veteranentreffen gesehen. Gefördert habe ich es insofern, dass ich darin für den Fremdenverkehr etwas Positives gesehen hatte. Die Betten der Gastronomie waren über dieses Wochenende voll. Die Geschäfte haben sich über die guten Verkäufe gefreut und ich habe als Bürgermeister die Mitglieder dieser Division begrüßt, habe ihnen gesagt, dass sie sich in Markt Heidenfeld wohlfühlen sollten und auch entsprechend Geld hier lassen sollen. In der Aula der staatlichen Realschule sitzen liebe alte Leute, Mutti, Oma, onduliertes Haar, Ein paar gütige, ein paar grimmige Gesichter, selbstgestrickte Trachtenjacke, soldatische Staturen, Nerz- oder Sonntagskostüme. Auf der schwarz dekorierten Bühne, überlebensgroß das eiserne Kreuz. Gedämpfter Trommelwirbel, der Vorsitzende der Division verliest die Namen der verstorbenen Kameraden. Die schwere Nachkriegszeit wird beschworen, die Gemeinschaft hochgehalten. Es ist die Rede von Herz, Treue, Schicksal, gutem Glauben, Standfestigkeit und Opfer. Jetzt kommt ein Ruf in den Saal. Das ist ein Familienfest und kein Treffen von Revanchisten, Militaristen, Faschisten und bierseligen Veteranen. Aber was antworten wohl die Bewohnerinnen von Markt Heidenfeld auf die Frage, wie finden Sie denn das Treffen der ehemaligen SS-Leute in Ihrer Stadt? Überhaupt nicht. Die bringen uns Leute für die Geschäftswelt. Das ist was. Es waren nur Soldaten. Die haben ihre Pflicht getan fürs Vaterland. Sonst wäre vielleicht heute der Russe hier. Das ist für mich kein SS-Treffen. Das ist ein Treffen von der Einheit. Es sind doch lauter anständige Leute. Die haben sich noch nie was zu Schulden kommen lassen. Also wenigstens in Markt Heidenfeld nicht. Die haben ja auch ihre Pflicht getan, wie jeder andere Mensch auch. Dankeschön, das war live aus Markt Heidenfeld. Wir schalten jetzt zurück zur Konferenz. 1990. Der 2+4-Vertrag wird zwischen den ehemaligen Alliierten der Bundesrepublik und der DDR geschlossen. Der Begriff Friedensvertrag wird in ihm bewusst umgangen. Trotzdem wird der Vertrag allgemein als äquivalent für eine friedensvertragliche Regelung gewertet. Damit endet die Stundungswirkung des Londoner Schuldenabkommens. Die griechische Regierung wendet sich mit der Bitte um die Behandlung der noch ausstehenden Forderungen abermals an die Bundesregierung. Verbannte der griechische Regierung. Griechenland hat nicht auf seine Ansprüche für Entschädigung und Reparationen für während des Zweiten Weltkrieges erlittene Schäden verzichtet. Die politischen und völkerrechtsvertraglichen Gründe sind bekannt, die die Entscheidung über dieses wichtige Problem verzögert haben. Die griechische Regierung ist aber jetzt fest davon überzeugt, dass die Zeit zur Bewältigung dieses Problems und zur Ausarbeitung einer für beide Seiten akzeptablen Lösung reif ist. Nach Ablauf von 50 Jahren, seit Kriegsende und Jahrzehnten friedlicher, vertrauensvoller und fruchtbarer Zusammenarbeit der Bundesrepublik mit der internationalen Staatengemeinschaft, hat die Reparationsfrage ihre Berechtigung verloren. Die griechischen Kriegsopfer haben schon deshalb keinen Anspruch auf Wiedergutmachung, weil das Land bereits Milliarden von deutschen Touristen kassiert hat. Nach Ablauf von 50 Jahren nach Kriegsende ist es für die Reparationsfrage zu spät. Πούτρο Παναγίου, 59. Κουτριάρη Γενούλα, 38. Κουτριάρη Καλούσα, 12. Κουτριάρης Λουκάς, 6. Κουτριάρη Λουκία, 5. Κουτριάρη Νικολέτα, 7. Κριτσόπης Κώστας, 40. Κριτσόπη Αστερία, 40. Κωνσταντίνο Γιάννης, 36. Κωνσταντίνο Κατερίνη, 9. Λαγός Γιώργης, 35. Λάμπρου Μαρία, 62. Λάμπρου Νίκος, 33. Λάμπρου Γιάννης, 29. Λεμονής Γιώργης, 68. Λεμονής Γιάννης, 30. Λεμονή Παναγιωτίτσα, 22. Γιάσκος Λουκάς, 76. Γιάσκο Φωτεινή, 23. Γιάσκος Νικόλας, 5. Γιάσκος Δημήτρης, 1. Γιάσκο Ασίμων, 63. Λουκάς Γιώργης, 62. Λούκα Πανδώρα, 41. Λούκα Χρυσούλα, 23. Λούκας Γιάννης, 2. Λούκα Αρταμισία, 85. Μαλάμο Σπύρος, 76. Μαλάμο Λουκία, 8. Μαλάμο Δήμητρα, 38. Μαλάμος Γιάννης, 9. Μάριος Παναγιώτης, 86. Μάριο Πανόρια, 42. Μαστρογιάννης Νικόλας, 96. Μαστρογιάννη Ελισάβετ, 29. Μίχας Γιώργης, 6. Μίχας Ηρακλής, 66. Βαλαγούρας Νικόλας, 49. Βαλαγούρα Θεόχου, 71. Παπανοπούλου Χρυσάφου, 55. Παπανοπούλου Σοφία, 6. Βάρλου Τασία, 45. Βάρλου Λουκούλα, 29. Βάρλου Αβάπτιστον, 5 μόνατε. Βάρλου Ελένη, 9. Barbuda Nitsa, 39. Barbuda Salekos, 6. Vazdeki Garafaya, 32. Vazdeki Eleni, 3. Vazdeki Anthula, 18. Bura Simo, 54. Bura Mitros, 63. Bura Aphrodite, 55. Bura Mitsos, 38. Bura Lukas, 25. Nikolaou Miltiades, 37. Nikolaou Kondilo, 30. Nikolaou Katina, 5. Nikolaou Maria, 3. Nikolaou Violeta, 5. Nikolaou Theofou, 34. Nikolaou Giannis, 56. Nikolaou Giannoua, 60. Nikolaou Asimo, 39. Η γυναίκα του λέει μη μας σκοτώνεις. Αυτός και άρχισε και έριχνε από την πόρτα. Έριχνε με το πυροβόλο, μη μας σκοτώνεις, του λέει. Τι θέλεις, να πάμε να σου φέρουμε, ρούχα, παπούτσια, κότες, ό,τι θέλεις να σου δώσουμε. Αυτός δεν άκουγε τίποτα. Και αυτή, επειδή κατάλαβε ότι ήθελε να το σκοτώσει το παιδάκι της, το πήρε στην αγκαλιά της, έπεσε πάνω του και το πλάκωσε. Και το παιδάκι έσβησε. Die Mutter bat den Soldaten, bring uns nicht um. Er war durch die Kellertür hineingekommen und hatte begonnen, die Menschen im Keller mit dem Maschinengewehr zu erschießen. Die Mutter bat den Soldaten erneut, bring uns nicht um, was willst du? Kleider, Hühner, Schuhe, egal was du willst, ich kann es dir bringen. Der Soldat schoss weiter. Als die Mutter begriff, dass der Soldat auch ihr Kind töten würde, nahm sie es auf ihren Schoß, beugte sich mit ihrem gesamten Gewicht darüber. Kurz darauf erstickte es. Τα ξαδέρφια μου το είχαν κόσει στην αυλή. Και μικρή που ήμουν 13 χρονών, φοβόμουν να μπω μέσα. Meine Cousinen wurden im Hof begraben. Als ich 13 Jahre alt war, hatte ich jedes Mal Angst, an ihren Gräbern vorbeizugehen. Πάνε 70 χρόνια τώρα πως θα πάνε τη σφαίρα. Ακόμα δεν έχω μπει μέσα. Jetzt sind schon über 70 Jahre vergangen. Ich bin nie wieder in den Hof zurückgekehrt. Δεν είχαν ούτε ιερό ούτε όσοι αυτοί που κάνανε τέτοια πράγματα. Menschen, die solche Taten begehen, haben kein Gott und kein Glauben. Φαντάσου τώρα έτσι όπως καθόμαστε καλή ώρα να μπει κάποιος μέσα και να αρχίσει να ρίχνει απάνω στο ψαχνό. Stell dir vor, wie es wäre, wenn jetzt jemand durch die Tür reinkommt und uns erschießt. Γερόντι, μωρά, ηλικιωμένοι, δεν λογάριαζαν τίποτα. Ob Kleinkind, oder Oma, jung oder alt, es war ihnen egal. Πώς πας και το σκοτώνεις το παιδάκι μες στην κούνια. Wie kann man so etwas tun, ein Baby in seiner Wiege umbringen? Αυτά παιδάκι μου. Η σφαγή ήταν δράμα. Das Massaker, von dem ich dir jetzt berichtet habe, war ein Drama. Ανεβαίνοντας λοιπόν τα τέσσερα σκαλοπάτια από το σπίτι, περπατάω στον διάδρομο και εκεί βλέπω το παιδάκι της γειτόνισσας, ξαπλωμένο, ήταν σκοτωμένο. Χρήστος, ονόματι σε Χρεμέλης, μικρότερο από μένα. Προχωράω παρακάτω, βλέπω τη γιαγιά μου. Τη γιαγιά μου την είχαν σκοτώσει στο εικόνισμα, γονατιστή. Και είχε γύρει στον τοίχο, εκεί, γονατιστή. Η μητέρα μου ήταν ακριβώς δίπλα πεσμένη στο κάσωμα της πόρτας. Η σφαίρα πέρασε το κάτω από το κάσωμα της πόρτας και την βρήκε ακριβώς στην καρδιά. Εγώ λοιπόν, επειδή την είδα ξαπλωμένη και δεν καταλάβαινα μικρός που ήμουν, Μαρίνα, να μου δώσεις ψωμί. Πίστευα ότι κοιμότανε, δεν ξέρω τι σκεφτόμουν. Και μάλιστα για να ξυπνήσει πήγαινα και την τράβαγα από το μανίκι. Τόσο καταλάβαινε. Και όπως την τραβάω, επειδή δεν ανταποκρίνεται, γυρίζει από την άλλη και βλέπω γεμάτο αίματα το τάπεδο. Αμέσως έφυγα. Als ich die Stumpen zu unserer Wohnung hinaufstieg, sah ich zuerst Christus, das Nachbarskind, tot auf dem Rücken liegend. Er war jünger als ich. Danach sah ich meine Oma in der Gebetsecke kniend. Sie haben sie beim Beten erschossen. Dann saß meine Mama auf der Türschwelle liegend. Die Kugel war durch die Tür direkt in ihr Herz geflogen. Ich dachte, sie sei eingeschlafen. Ich weiß nicht, was ich eigentlich dachte. Ich ging zu ihr. Ich sagte, gib mir Brot. Ich zog an ihren Ärmel, um sie umzudrehen. Da sah ich, dass der ganze Boden voll mit Blut war und rannte schnell weg. Όταν γυρίσαμε, συνειδητοποίησαμε τι είχε συμβεί. Όταν γυρίσαμε, λοιπόν, συνειδητοποίησαμε τι είχε συμβεί. Από τη μια άκρη του χωριού μέχρι την άλλη υπήρχε μια μαυρίλα. Το παιχνίδι εξέλιπε από τα παιδιά. Η διασκέδαση, το τραγούδι, η κυκλοφορία μετά τη δύση του ηλίου. Όταν περπάταγε κανείς, ακούγε μόνο αναστεναγμούς ή μυρολόγια, τίποτα περισσότερο. Όλα τα σπίτια είχαν μαύρες κουρτίνες ή λευκές με μαύρη ρίγα εις ένδειξη πένθους. Αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά είναι ότι αν κάποιος περπάταγε τη νύχτα, το απόγευμα, στον δρόμο προς το νεκροταφείο, μπορούσε να δει μόνο μια φάλαγγα γυναικών με τα μαντήλια μαύρα κατεβασμένα χαμηλά και ένα μπουκάλι λάδι στο χέρι, που πήγαιναν στο νεκροταφείο να ανάψουν τα καντήλια, τα μεταφιαστέντων. Έτσι, als wir ins Dorf zurückkehrten, konnten wir das Ausmaß der Katastrophe verstehen. Vom Dorfeingang bis zum Dorfausgang herrschte Dunkelheit. Die Fenster waren mit schwarzen Tüchern verhangen. Überall Finsternis. Die Kinder fehlten, Spielen fehlten, die Feste fehlten, die Gesänge fehlten, alles fehlte. Nach Sonnenuntergang konnte man niemanden mehr auf der Straße sehen. Und wenn man doch mal jemanden traf, dann hörte man ihn seufzen oder Klagelieder singen. Die Situation war tragisch. An was ich mich noch ganz genau erinnern kann, ist, dass die einzigen Menschen, die man bei Dunkelheit noch auf der Straße sah, Gruppen von schwarz gekleideten Frauen waren. Sie hatten ihre Kopfbedeckung tief ins Gesicht gezogen und trugen Ölfläschchen, um die Öllämpchen an den Gräbern der Verstorbenen anzuzünden. Zuerst βλέπει πρώτα όλα το παππού του, το μισό κεφάλι ήταν κομμένο και κλαμμένο, τα μυαλά ήταν κομμένα πίσω στον τοίχο και στο γιατριό προτάσουμε παρακάτω. Παραδείγματα ήταν η γιαγιά του, η γιαγιά του καθόταν έτσι, τα μάτια της ήταν ανοιχτά, αίματα δεν ήταν. Κάπου δίπλα, κάπου εδώ, ήταν πεσμένη η μητέρα του. Η μητέρα του όπως είχε πέσει, είχε τραβήξει το μαντήλι και το είχε φέρει ανάμεσα στα λόγια της. Νίκου Νίκος, Νόλου Ζέτσι, Νίκου Γιανούλα, Θεία μου Ζέτσι, Ντάι Μαρία Ζέτσι, Οικονόμου Φέρο, Νόλου Ζέτσι, Οικονόμου Γιάννης, Φιμ Φιμ Φίτσι, Παντής Καπαγώνας, Βάιν Φίμψι, Πανούργια Στανάσης, Λάιν Φίμψι, Παπαδιάς Μίτσος, Φίμψι, Παπαθανασίου Φροσίνη, Άκτουν Ζήτσι, Παπαϊωάννου Γιώργης, Δράιον Δράισι, Παπαϊωάννου Γιάννης, Άκτουν Δράισι, Παπαϊωάννου Δήμητρα, Ζέξον Ζέξι, Παπαϊωάννου Γεωργία, Άνιον Δράισι, Παπαϊωάννου Λουκάς, Ζέξ, Παπαϊωάννου Γιάννης, Άνιον Δράισι, Παπαϊωάννου Φροσίνη, Ζέξον Δράισι, Παπαϊωάννου Αριστοτέλης, Νόιν, Παπαλεωνίδα Παγώνα, Θεόν Δράισι, Παπαλεωνίδα Βασιλική, Άκτουν Δράισι, Πασχούλη Στάθης, Ζέξ, Πελεκάνο Σπύρος, Σβάιν Φίρτσι, Περγαντά Ελένη, Φίρτσι, Περγαντά Νικολή, Σβάιν Φίρτσι, Περγαντά Μαρία, Ντράιον Ζήτσι, Περγαντά Βασίλο, Άκτουν Φίρτσι, Περγαντά Πέτρο, Νόιτ, Περγαντά Ελένη, Άκτουν Ζέτσι, Περγαντά Ζαφύρο, Τζεν, Πετσάβα Σοφία, Νόιτ, Σεφρεμέλη Γιάννη, Φίρτσι, Σεφρεμέλη Χρήστο, Ντράι, Σεφρεμέλη Κυριακούλα, Ζήμπεν Φίρτσι, Σιδερά Πόρο, Άινον Ζήτσι, Σιδέριο Σταθία, Άχτουν Σβάντσι, Σκούντα Χρήστο, Άχτουν Φίμψι, Σκούντα Γιάννη, Φιόν Ζέξι, Σκούντα Θανάση, Νόιν Ζέξι, Στάθα Φροσίνη, Ζήμπερν Σβάντσι, Στάθα Ελένη, Αχ, Στάθα Γιάννη, Ντράι, Στάθα Ζωήτσα, Ζήμπερν Μόναθε, Στάθα Στάθο, Φιόν, Στάθα Γιώργη, Φιόν Άντσι, Στάθα Παναγιοτίτσα, Τσβέλ, Σταύρο Λουκά, Ντράι Ντράισι, Σταύρο Ασίμου, Νόιν Ζέξι, Σταύρο Ασίμου, Νόιμον Σβάντζη. Σταύρο Παναγιωτίτσα, Φία. Σταύρο Γιάννης, Άκτουν Ζέτς. Σταύρο Σοφία, Ζέξον Σβάντζη. Σταύρο Ασίμου, Δράισι. Μαρκίνης Κουλτούδης, 1940, in Bistumo, geflohen und verlor bei dem Massaker durch deutsche Besatzungstruppen seine Eltern und sein Zuhause. Er und seine drei Schwestern überlebten das Massaker, weil ein Soldat sie verschonte und mit kleinen Kieselsteinchen sie zurück ins Haus trieb, als sie gerade atemlos auf die Straße gehen wollten. Ab 1949 bis zu seinem Schulabschluss lebte Alvides in einem Pestalozzi-Kinderdorf in der Schweiz. Anschließend studierte er Kernphysik, Astrophysik, Pädagogik, Philosophie und Ökonomie in Zürich. Alvides kämpft seit Jahren für eine wahrheitsgetreue Geschichtsschreibung sowie für Entschädigungszahlungen. 1994 spricht er bei der Deutschen Botschaft vor. Damit beginnt für ihn und seine Schwestern ein langwieriger Marathon durch deutsche und europäische Justizinstanzen. Antwortbrief. Betreff Schädigung für Kriegsfolgen in Griechenland. Bezug Ihre Anfrage vom November 1994. Sehr geehrter Herr von Dubes, im November des vergangenen Jahres hatten Sie bei der Botschaft vorgesprochen und angefragt, ob Entschädigungen irgendwelcher Art für Opfer der Vergeltungsaktion im Jahr 1944 gegen das Dorf Distomo durch die deutsche Wehrmacht vorgesehen sind oder beantragt werden können. Die Botschaft hat Ihnen die Prüfung zugesagt. Die Prüfung ist jetzt abgeschlossen. Als Ergebnis teile ich Ihnen mit. Nach Auffassung der Bundesregierung sind Vergeltungsaktionen gegen das Dorf Distomo nicht als NS-Tat zu definieren, sondern als Maßnahme im Rahmen der Kriegsführung. Denn sie stellen Reaktionen auf Partisanenangriffe dar. Sie fallen deshalb nicht unter die Regelung des Bundes zur Entschädigung von NS-Unrecht, sondern unter den Fragenkomplex Reparationen. Zur Reparationenfrage vertritt die Bundesregierung die Auffassung, dass sich diese durch Zeitablauf und die Veränderung der Situation in Europa sowie des deutsch-griechischen Verhältnisses erledigt hat. Ein Präzedenzfall dafür, dass knapp 50 Jahre nach Ende des Kriegs die Reparationsfrage wieder aufgeworfen wäre, gibt es nicht. In diesen Jahren sind neue Strukturen in Europa und ein völlig neues Verhältnis zwischen Deutschland und Griechenland entstanden, welches auf Partnerschaft und Freundschaft innerhalb des Bündnisses, insbesondere der Europäischen Union, gegründet ist. Eine weiterhin offene Reparationsfrage würde das Rad der Geschichte zurückdrehen und alte Gräben wieder aufreißen. Ich bitte Sie, Ihre Heimatgemeinde Distomo entsprechend zu unterrichten. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag Schmied. Viele Opfer und keine Spur von Tätern. Es wird von der Bundesregierung behauptet, eine weiterhin offene Reparationsfrage würde das Rad der Geschichte zurückdrehen und alte Gräben wieder aufreißen. Also müsste sie konsequenterweise alles unternehmen, um jede noch unbehandelte Reparationsfrage durch Verhandlungen zu lösen, gerade um die offenen Gräben aufzufüllen. Sie tut dies aber nicht und bildet sich ein, dass die alten Gräben durch die Zeit allein, ohne ihr Dazutun, ohne ihre geistige, ethische und materielle Anstrengung, aufgefüllt worden wären. Aber von wem aufgefüllt? Εδώ το λένε Δίστομο. Ήρων και μάρτυρων των σπαραγμένων σφαγμένων μοιρών των σφαραγμένων λουλουδιών και των σφαγμένων μοιρών. Landesgericht Bonn, Urteil vom 23. Juni 1997. Tenor. Erstens, die Klage wird abgewiesen. Zweitens, die Kosten des Rechtsstreits werden den Klägern auferlegt. Drittens, das Urteil ist für die Beklagte gegen Sicherheitsleistungen in der Höhe von 3.000 D-Mark vorläufig vollstreckbar. Tatbestand, die Kläger sind Geschwister. Sie begehren Ersatz des materiellen Schadens, der ihnen durch eine Vergeltungsaktion einer deutschen SS-Einheit im Partisanenkrieg im Jahr 1944 in ihrem griechischen Heimatort Distomo entstanden ist. Die Kläger sind der Ansicht, dass die Beklagte ihnen den Schaden, der aus der Vergeltungsaktion den Klägern bzw. auch ihren Eltern entstanden ist, zu ersetzen habe. Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen. Sie ist der Ansicht, ein Ersatzanspruch der Klage besteht nicht, da die Vergeltungsaktion eine dem Kriegsgeschehen zuzurechnende Handlung gewesen sei und nicht als Verfolgungsaktion. Warum spricht es darum, die Bundesregierung von Maßnahmen im Rahmen der Kriegsführung statt von einem Massaker, einem Kriegsverbrechen gemäß den auch vom damaligen Deutschland anerkannten internationalen Konventionen? Einzelner Staatsangehörige bestimmten neben den völkerrechtlichen Reparationsansprüchen nicht, auch wenn man den Schaden als einen Schaden aus nationalsozialistischer Verfolgung ansehen wolle, bestünde ein Anspruch der Kläger gegenüber der Beklagten nicht, da derartige Schäden durch das Globalabkommen zwischen der Bundesrepublik und Griechenland vom 18.03.1960 abschließend niemals hat Deutschland sich dazu bereit gefunden, Griechenland als unabhängigen, gleichberechtigten Staat zu behandeln. Wirtschaftliche und politische Erpressung und geheimdienstliche Nötigung waren seit der Gründung der BRD alleinige Berührungspunkte. Schadenersatzansprüche zwischen den Staaten entsteht. So hat das Bundesverfassungsgericht Urteil des Oberlandesgerichts Köln vom 27. August 1998. Tenor: Die Berufung der Kläger gegen das Urteil des Landesgerichts Bonn vom 23.06.1997 wird zurückgewiesen. Die Kläger tragen Urteil 3 ZR 242/98 Bundesgerichtshof 26. Juni 2003. Tenor: Das Versäumnisurteil vom 14. Oktober 1999 wird aufrechterhalten. Die Kläger haben die weiteren Kosten des Revisionsrechtszuges zu tragen. Tatbestand: Der Kläger sind griechische Staatsangehörige. Tenor: Die Verfassungsbeschwerde des nicht zur Entscheidung eingenommen. Im Bundesjustizministerium war jahrzehntelang jener Einfluss nationalistischer Hybris intensiver Wert gewesen, da es nie eine entschlossene Internationalisierung unter den Tausenden von Richtern gegeben hatte. Das dort wurde niedergetragen. Landgericht und Oberlandesgericht haben die Klage abgewiesen. Entscheidung mit der Anfang April 1995 reiste eine Gruppe von 25 ganz verschiedenen Leuten, die es in ihrem Bericht steht, nach Griechenland und veranstaltete drei Versöhnungskontaktdienste. Zwei auf dem Peloponnes, in Kalavita und Megalopolis, den dritten in Distomo. Pfarrer Stefan Ranke schreibt im Bericht der Reisegruppe: Mit dem 50. Jahr nach Ende ist die Versöhnung mit den Völkern, die unter den Deutschen im Zweiten Weltkrieg gelitten haben, nicht etwa abgeschlossen, sondern in eine neue Phase eingetreten. Man kann offener über die Vergangenheit reden. Es zelebrierten deutsche Christen Versöhnungsmessen und Vergebungslitaneien, ohne sich vorher zu bemühen, die Opfer kennenzulernen, mit ihnen zu sprechen, sie einzubeziehen in ihre Vorhaben, geschweige denn ihre Begegnungspläne im gemeinsamen Gespräch und unter Respektierung der Wünsche der Opfer zu entwickeln. Es geht ihnen dabei überhaupt nicht um die Opfer, sondern um sich selbst, um ihren noch immer unverbesserlichen deutschen Hochmut. Tenor! Das Versäumnisurteil vom 14. Oktober 1999 wird aufrechterhalten. Die Kläger haben die Kosten des Revisionsrechtszuges getragen. Tatbestand: Die Kläger sind griechische Staatsangehörige. Ihre Eltern wurden am 10.06.1944 in den Landesgesetzen Griechenland und Angehörigen einander Deutschen. Nicht das mit Schmutz befleckte, unbewohnbar gemachte Haus anderer. In Distomo wurden am 10. Juni 1996 auf dem Mausoleumshügel zwei große Marmortafeln entzündet. Auf der ersten steht auf Deutsch und in griechischer Übersetzung: Wir verneigen uns in Reue und Ehrfurcht vor den Opfern des verbrecherischen Anschlags durch Nazisoldaten auf die Bürger von Distomo und bitten um Vergebung. Auf der zweiten Tafel, die seit 1996 an unbekannter Stelle des Mausoleums die Blicke auf sich zieht, steht ebenfalls zweisprachig: Wer es zulässt, dass anderen die Freiheit geraubt wird, verliert am Ende die eigene Freiheit. Wer es zulässt, dass anderen die Würde genommen wird, der verliert am Ende die eigene Würde. Warum hängt diese Marmortafel nicht in tausendfacher Anfertigung Staffelsliste Romane in allen deutschen Schulen, Amtsstuben, Botschaftsresidenzen und Kirchen. Welche tröstliche Botschaft aus Deutschland können diese Worte uns in Griechenland vermitteln, die in unmittelbarer Nähe der Gebeine unserer Toten in Marmor eingemeißelt sind? An wen richtet sich diese Bitte um Vergebung? Haben diese Don Quixotes der Versöhnung überhaupt eine Ahnung, was in jedem einzelnen der Orte, die sie auf ihrer Pauschalreise besucht haben, geschehen ist? Haben sie sich jetzt, da man offener miteinander reden kann, um ein Gespräch mit den Betroffenen bemüht? Bundespräsident Joachim Gauck während seines Staatsbesuchs in Griechenland beim Staatsbankett gegeben vom griechischen Präsidenten Karolos Papoulias am 6. März 2014, Athen. Haben Sie Dank für den herzlichen Empfang, den Sie mir und meiner Delegation bereitet haben. Die griechisch-deutschen Beziehungen sind reicher als jede Statistik. Seit meiner Ankunft ist dieser Reichtum, den man nicht in Zahlen messen kann, für mich sichtbar, greifbar, fühlbar geworden. Verehrter Herr Staatspräsident, Sie haben eben in Ihrer Rede Fragen zur Vergangenheit angesprochen. Ich verstehe, was Sie und was die griechische Gesellschaft bewegt. Davon will ich in Deutschland berichten. Und ich will Ihnen versichern, Deutschland weiß um seine Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg und die begangenen Grausamkeiten. In langen Nachkriegsjahren haben wir Deutschen Schritt für Schritt die Fakten der blutigen NS-Zeit anerkannt und haben zu fundamentaler Selbstkritik gefunden. Wir konnten Schuld Schuld nennen und unterschiedliche Formen von Wiedergutmachung ins Werk setzen. Ich bin froh, dass wir uns heute in Deutschland noch einmal danach fragen, was aus unserer politischen und moralischen Verantwortung gegenüber Griechenland resultiert. Wirkliche Wiedergutmachung, das wissen wir, die kann es eigentlich nicht geben. Aber wir haben schon erfahren, dass Interesse, Respekt, Mitgefühl und Solidarität Einzelner den Weg zur Versöhnung erleichtern und Völker einander angenähert hat. Wenn wir unsere Augen und unsere Seele nicht vor der belastenden Vergangenheit verschließen. Um Vergebung und Versöhnung geht es den deutschen Politikern. Darin sind sie unübertrefflich. Haben diese Stellvertreter von Land, Kirchen und Familien auch nur einen einzigen Gedanken daran verloren, was verziehen werden soll, wem vergeben wird und zu wessen Entlastung? Kann, soll, darf jedes einzelne dieser Ereignisse und ihre Gesamtheit pauschal überhaupt verziehen werden? Und falls ja, durch wen? Im Juni 2006 brachte Ayiris Fundouris als letztes juristisches Mittel eine Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ein. Auch dort wurde die Klage abgewiesen. Εδώ τρομάξαν τα ψυχά και τα στοιχιά λουφάξαν σαν χήμη ξανή να εδώ παλεύει ένας irgendwann im Februar 2001 in einer finsteren, kalten, stürmischen Nacht. Der Nordwind tobte und stürzte sich vom Parnass herab auf Distomo und sein Mausoleum. Vielleicht schlugen Blitze ein. Vielleicht erhoben sich die Gebeine der Ermordeten zu einem Reigen der Nemesis und zerschlugen die Schandtafeln mit den uneinsichtigen deutschen Inschriften. Σποντόρι Γαριφαλιά, Φέα Ουντσβάντσι. Σποντόρι Σαργύρι, Φέα. Σποντόρι Ασίμο, Νόιν Ουντράσι. Σποντόρι Σαργύρι, Ζήπεν. Σποντόρι Σταματίνα, Άχτσι. Σποντόρι Φροσίνη, Τσβάιν Φέλτσι. Σποντόρι Νικολέτα, Τράιν Ζέλτσι. Σποντόρι Άννα, Φέμπτσι. Σποντόρι Νίκο, Τσβέλ. Σποντόρι Γιάννη, Τράιν Φέλτσι. Σποντόρι Μαρία, Φίμφουν Φέμπτσι. Σποντόρι Κατερίνη, Φέα Φίλτσι. Σποντόρι Νικόλα, Φίμφουν Φέλτσι. Σποντόρι Βασιλική Φίμφουν Δράση. Σποντόρι Θανάση Ζήμπενον Δράση. Σποντόρι Βασιλική Φίμφουν Δράση. Σποντόρι Νικόλα Τσβάη. Σποντόρι Αριστίδη Ζέχτσι. Σποντόρι Νικόλα Τσβέλ. Σποντόρι Χαράλαμπο Δράιν Ζέχτσι. Σποντόρι Πετρούλα Ζέχτσι. Σποντόρι Γιώργη Τσβάιον Ζέχτσι. Σποντόρι Γιάννη Δράση. Σποντόρι Δημήτρη Ζέξον Τσβάντσι. Σποντόρι Ζαφύρο Ζήμπενον Φίμφτσι. Σποντόρι Βασιλική Φίμφουν Ζέχτσι. Σποντούρι Λουκά, Τσβάιον Φίμψη. Σποντούρι Φλόρο, Φίμφουν Φίμψη. Σποντούρι Όλγα, Τσβάιον Τσβάιση. Σποντούρι Παναγιοτήτσα, Φίμψη. Σποντούρι Θεμιστοκλή, Τσβάιον Τράξη. Σωτηρίου Ασίμου, Άινον Ζέχτσι. Τζάθα Νίκο, Ζήμπερν Φίμψη. Τζάθα Τάσο, Δράση. Τζάθα Παγώνα, Άχτον Δράση. Τζάθα Χαράλαμπο, Φίμψη. Τζάθα Μίτσο, Τσβάιον Φίμψη. Τσάμι Αστέρο, Τσβάιον Φίμψη. Τσάμι Κατερίνη, Δράιτσι. Τσάμι Σόφωνα, Δράι. Τσάμι Αυδοκία, Φίαον Ζέχτσι. Τσάμι Αλεφάντο, Ζέχτσι. Τσόκο Δημήτρη, Δράση. Φιλίππου Μαριέτα, Νόιμον Σβάντσι. Laut dem Historiker Götz Ali, Deutschland 2014, keine Reparationen an Griechenland zahlen muss. Erstens sind die gegen Deutschland gerichteten Ansprüche auf Wiedergutmachung mit dem 2+4-Abkommen von 1990 erloschen. Das hatten wir schon. Zweitens werden Friedensverträge und ähnliche Abkommen zwischen Staaten geschlossen. Sie verletzen nicht selten für sich genommen achtenswerte Interessen Einzelner. Doch irgendwann muss Friedensschluss sein und das müssen Regierungen verbindlich und dauerhaft regeln können. Drittens hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag 2009 diese Auffassung des Bundesregierung bestätigt, als er italienische Forderungen an Deutschland verwarf. Viertens darf davon aus prinzipiellen Gründen nicht abgewichen werden. Fünftens gilt es zu bedenken, dass rechtliche Regelungen nicht nach Opportunität angewandt werden dürfen. Wenn Griechen Deutschland individuell auf Entschädigungen für Kriegsschäden verklagen konnten, dann konnten auf derselben Grundlage viele Nachfahren deutscher Heimatvertriebener gegen Polen oder Tschechien prozessieren. Dieses Fass wollen wir zulassen. Sechstens. Haben Deutsche im Zweiten Weltkrieg derart schwere materielle und menschliche Verwüstungen angerichtet, dass sie auch heute nicht entfernt bezahlt werden könnten? Wer das wollte, müsste den Lebensstandard der Deutschen sofort halbieren. Also ein wichtiges ökonomisches Zentrum Europas zerstören. Das nützte niemandem. Sollten aber symbolische Zahlungen geleistet werden, dann wären siebtens aus Gründen der Gerechtigkeit lange vor griechischen Anspruchstellern Millionen Polen und ehemals sowjetische Bürger an der Reihe. Sitzung im Europaparlament am Montag, den 6.7.2015. Präsident Martin Schulz eröffnet die Debatte. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, zu Dienstag hat sich der Herr Abgeordnete Gelesos mit einem Antrag zur Tagesordnung gemeldet, den er und weitere 51 Abgeordnete einbringen wollen. Eine Erklärung von Rat und Kommission zu den Kriegsschulden Deutschlands. Manolis Gelesos war mit damals 92 Jahren das älteste Mitglied des Europaparlaments. Er beteiligte sich während des Zweiten Weltkriegs am Widerstand gegen die Nazis und riss gemeinsam mit Lakis Sadas am 30. Mai 1941 die Hakenkreuzfahne, die an der Akropolis gehisst war, von der Fahnenstange. Herr Gelesos, bitte. Κύριε Πρόεδρε, αυτό ακριβώς θέλω να ρωτήσω. Αν θα διεξαχθεί σήμερα αυτή η συζήτηση στο Κοινοβούλιο, αν θα συζητηθεί το θέμα των οφειλών της Γερμανίας στην Ελλάδα. Βάσει κανονισμού, συμπληρώσαμε την αίτηση 51 βουλευτές. Και ήθελα την άποψή σας για το αν και με ποιο τρόπο θα διεξαχθεί η διαδικασία σήμερα. Θέλω βέβαια ακόμα να παρακαλέσω τους συναδέλφους ευρωβουλευτές να μην τους κακοφανεί που θα υποστηρίξω τον πρόεδρό μας, Μάρτιν Σούλτ, σήμερα. Όσο περίεργο και να είναι, εγώ θα τον υποστηρίξω. Έχει επανειλημμένα εκφράσει την αγάπη του για την Ελλάδα και σαρνήθηκε ο ελληνικός λαός την πρότασή του να γίνει μονάρχης διοικητής των δανειστών στην Ελλάδα. Ξέρω όμως πόσο την αγαπάει. Γι' αυτό θα τον καλέσω να έρθει στην Ελλάδα, να γίνει Έλληνας πολίτης, να μπει σε όποιο κόμμα θέλει και εγώ θα τον υπερασπιστώ και θα τον υποστηρίξω. Vielen Dank, Gelesos. Ihr Antrag ist fristgerecht eingegangen. Es haben weitere 51 Kolleginnen und Kollegen mit unterschrieben. Der Titel des Antrags lautet Erklärung der Kommission zu den Kriegsschulden Deutschlands. Es kann jetzt jemand für den Antrag sprechen, bitte. Gabriele Zimmer, Abgeordnete der Linken. Frau Zimmer, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte Sie bitten, diesem Antrag zuzustimmen. Wir haben es hier mit einer Frage zu tun, die viele Menschen in Griechenland seit Jahrzehnten schon beschäftigt und die nicht mit dem 2+4-Vertrag aus der Welt geschaffen wurde. Wir halten es für dringend notwendig, dass es hier, auch um dem griechischen Volk Respekt zu zeigen, eine Debatte gibt. Man könnte jetzt sagen, das ist ein bilaterales Thema zwischen Deutschland und Griechenland, aber diese Fragen berühren auch das Klima in der Europäischen Union. Ich sage deshalb hier ganz bewusst, auch als deutsche Europaabgeordnete, dass ich der Ansicht bin, dass sich hier eine Gelegenheit bietet, dass man über diese offenen Fragen fair miteinander sprechen muss. Und zwar so, dass es hier nicht um eine finanzielle Abrechnung geht, sondern um eine wirkliche Anerkennung, dass hier tatsächlich noch Fragen ungelöst sind und dass man sich miteinander an einen Tisch setzen muss und dass man miteinander darüber reden muss. Christian Dan Preda, rumänischer Abgeordneter der Europäischen Volkspartei. Herr Preda, bitte. Monsieur le Président, je trouve qu'il faut mettre un terme à ce cirque que les communistes ont en Grèce. Ils ont déjà mis la Grèce dans une situation impossible et veulent mettre le bordel ici. Donc moi je suis contre le débat proposé par les communistes parce que je trouve qu'il faut arrêter ces conneries, stopper de faire n'importe quoi, revenir à des choses sérieuses. Merci. Es hat jetzt ein Abgeordneter für und ein Abgeordneter gegen den Antrag gesprochen. Wir kommen zur Abstimmung. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Damit ist der Antrag abgelehnt. Es gibt keine weiteren Anträge für Mittwoch. Jetzt nochmal auf Deutsch gelesen, bitte. Herr Präsident, genau das wollte ich fragen. Ob heute die Diskussion zu diesem Thema stattfinden wird. Ob es heute nehmen ist für das Parlament, die Schulden Deutschlands gegenüber Griechenland zu diskutieren. Ich wollte nach Ihrer Meinung fragen, ob und in welcher Form die Diskussion zu diesem Thema stattfinden wird. Aber ich wollte auch die Kollegen Abgeordnete bitten, nicht darüber verfundet zu sein, dass ich werde heute unseren Präsident Martin Schulz unterstützen. Es sieht komisch, ja, aber ich werde ihn unterstützen, weil er versucht, wiederholt hat, seine Liebe für Griechenland auszudrücken. Aber das griechische Volk hat seinen Vorschlag abgelehnt, ihn als Monarchin in Griechenland einzusetzen. Aber weil ich seine Liebe für Griechenland erkenne, ich möchte ihn vorschlagen, nach Griechenland zu kommen, griechischer Bürger zu werden und Mitglied jeder Partei zu werden, die ihm gefällt. Und ich werde ihn verteidigen und unterstützen. Vielen Dank, Herr Gelesos. Der Antrag ist fristgerecht eingegangen. Es haben weitere 51 Kolleginnen und Kollegen mit unterschrieben. Der Titel des Antrags lautet Erklärung der Kommission zu den Kriegsschulden Deutschlands. Es kann jemand für den Antrag sprechen? Frau Zimmer, bitte. Herr Präsident, meine... Also, ich habe diese Rede schon mal gehalten. Es steht inhaltlich nicht besonders viel Wichtiges drin, also die Essenz davon. Ich möchte Sie bitten, diesem Antrag zuzustimmen. Herr Preda, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, ich finde, dass wir diesen Zirkus, diesen Versuch, den Zirkus hier ins Europäische Parlament zu exportieren, ein Ende setzen müssen. Die Kommunisten haben Griechenland jetzt schon in eine unmögliche Situation gebracht und wollen auch noch hier Chaos und Unruhe stiften im Europäischen Parlament. Ich bin also gegen die vorgeschlagene Debatte und denke, dass wir zu ernsthaften Dingen zurückkehren sollten. Danke. Es hat also ein Abgeordneter für und ein Abgeordneter gegen den Antrag gesprochen. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Damit ist der Antrag immer noch abgelehnt. Es gibt keine weiteren Anträge mehr für Mittwoch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Come no, visto mo, das war Mord. Entschädigung der Opfer, jetzt sofort. Come no, visto mo, das war Mord. Entschädigung der Opfer, jetzt sofort. Bistomo war nicht der einzige Ort, an dem deutsche Soldaten Wehrmachts Verbrechen begingen. Es gab hunderte weitere Orte in Griechenland, nicht nur in Griechenland. Nach Joachim Gaucks Worthülsenrede 2014 greift Deutschland wieder an. Dieses Mal mit einem Freundschaftsangriff. Der deutsch-griechische Zukunftsfonds nimmt im Alleingang seine Arbeit auf. Mit 1 Million Euro jährlich soll die deutsch-griechische Freundschaft zelebriert und deutsche Schulden vergessen gemacht werden. Ein Vergleich, die jährlichen Kosten für den Zukunftsfonds betragen nur 3% der individuellen Entschädigungsansprüche der Überlebenden allein von Distomo. Von den Reparationsansprüchen von Griechenland ganz zu schweigen. Zeitgleich wird aus Deutschland gefordert, Griechenland solle den Gürtel enger schnallen. Gelder werden gekürzt. Für eine der Schwestern von Agiris Venduris bedeutet das Massaker und der damit verbundene Verlust von Familie ein tragisches Trauma. Sie war wiederholt auf Unterstützung in Heimen und Kliniken angewiesen. Und durch die angeordneten Kürzungen der Renten- und Pflegegelder brach diese notwendige Unterstützung weg. Und nur durch private Unterstützung konnte sie weiterhin gesichert werden. Ο Μανώλης Λέζος σε μία από τις συνεντεύξεις που έχει δώσει θέτει το εξής ερώτημα. Λέει χαρακτηριστικά. Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε δήλωσε ότι το θέμα θεωρείται λήξαν. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ο ίδιος πρέπει να μας απαντήσει πότε έληξε αυτό το θέμα, πώς και γιατί έληξε αυτό. Αγίρις Φουδούρης, der wie so viele Überlebende der NS-Verbrechen maßgeblich dazu beigetragen hat, dass diese an die Öffentlichkeit kommen und erinnert werden, kämpft weiterhin für eine finanzielle, rechtliche und politische Anerkennung deutscher Verbrechen in Griechenland. Entschädigung der Opfer, jetzt sofort! Ihr hörtet Unbeglichenes Schulden, ein dokumentarisches Theaterstück zu dem Massaker der Waffen-SS in Distomo und den noch ausstehenden Reparations- und Entschädigungszahlungen an Griechenland. Ein Mitschnitt von der Premiere im Kaffeetisch vom 16. Juni 2016.